Zunft, fahr hin, abgöttische Zunft, soll sich die Welt gleich verkehren, will ich doch Christum verehren. Er ist das Licht der Vernunft. Soll sich die Welt gleich verkehren, will ich doch Christum verehren. Er ist das Licht der Vernunft, das Licht der Vernunft. Er ist das Licht der Vernunft. Fahr hin, abgöttische Zunft.